jetzt ist hier Feierabend, jetzt könnt ihr erstmal Aspirin nehmen. Turbo, geil, geil, geil. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Trauma beginnt jetzt. Bewohner, seid alle bereit für die nächste Stufe. Hast du schon ein Regenbogen in schwarz-weiß gesehen? Kinder, die immer nur leise sind. Das gibt es nicht.